Dies Thema, meine Damen und Herren, habe ich mir selbst gewählt. Und die einzige Entschuldigung, die ich vorbringen kann, ist, dass auch ein Buch nicht ausreichend wäre, es angemessen zu behandeln. Denn Freiheit, die nur sehr selten in Revolutions- und Krisenzeiten zum direkten Zweck politischen Handelns wird, ist eigentlich der Sinn dessen, dass es so etwas wie Politik im Zusammenleben der Menschen überhaupt gibt. Freiheit mag eine Mitgift der menschlichen Natur sein, und die Philosophen mögen sie so oder anders bestimmen, so oder anders innerhalb der menschlichen Fähigkeiten lokalisieren. Frei sein können Menschen nur in Bezug aufeinander, also im Bereich des Politischen und des Handelns. Nur dort erfahren sie, dass Freiheit mehr ist als nicht gezwungen werden. Sie erfahren positiv, was Freiheit ist oder sein kann. Die sogenannte innere Freiheit, in die man vor dem Zwang von außen ausweichen kann, ist historisch ein spätes und sachlich ein sekundäres Phänomen. Ihr liegt ein Rückzug aus der Welt zugrunde, bei dem man gewisse Erfahrungen und Ansprüche in das eigene Innere verschleppt, welche ursprünglich in der Welt ihren Platz hatten und von denen man nichts wüsste, hätte man sie nicht erst einmal als weltlich greifbare Realitäten kennengelernt. Ursprünglich erfahre ich Freiheit und Unfreiheit im Verkehr mit anderen und nicht im Verkehr mit mir selbst. Man kann also nicht über Politik sprechen, ohne immer auch über Freiheit zu sprechen. Und man kann nicht von Freiheit sprechen, ohne, ob man es will oder nicht, immer schon über Politik zu sprechen. Wo das Zusammenleben der Menschen nicht politisch organisiert ist, also zum Beispiel in dem Zusammenleben primitiver Stämme oder in der Privatsphäre des Familienhaushaltes, ist es nicht von Freiheit, sondern von der Notwendigkeit des Lebens und der Sorge um seine Erhaltung bestimmt. Wo die von Menschen erstellte Welt nicht der Schauplatz politischen Handelns wird, also in einem despotisch regierten Gemeinwesen zum Beispiel, hat Freiheit keine weltliche Realität. Sie mag als Sehnsucht oder als Drang in den Herzen der Menschen wohnen, aber sie ist nicht nachweisbar, weil ihr der Ort fehlt, an dem sie erscheinen könnte. In diesem Sinne einer weltlich nachweisbaren Realität fallen Politik und Freiheit zusammen und verhalten sich zueinander wie die beiden Seiten der nämlichen Sache. Nun ist aber dies Zusammenfallen von Politik und Freiheit uns heute aus sehr guten Gründen keineswegs selbstverständlich. Wir haben seit unserer Bekanntschaft mit den totalitären Staatsformen die Erfahrung gemacht, dass nichts geeigneter ist, die Freiheit ganz und gar abzuschaffen, als eine totale Politisierung des gesamten Lebens. Von dieser jüngsten Erfahrung her gesehen, die uns natürlich für Betrachtungen dieser Art immer gegenwärtig bleiben muss, liegt es nahe, nicht nur an dem Zusammenfallen von Freiheit und Politik zu zweifeln, sondern sich zu fragen, ob diese beiden überhaupt miteinander vereinbar sind, ob nicht vielleicht Freiheit erst da anfängt, wo Politik aufhört, sodass es eben Freiheit dort nicht mehr gibt, wo das Politische nirgends ein Ende hat und nirgends auf eine Grenze stößt. Je weniger Politik, so scheint es, desto mehr Freiheit. Oder je kleiner der Raum, den das Politische einnimmt, desto größer der Raum, der Freiheit gelassen ist. In diesem Fall misst man das Ausmaß an Freiheit in einem gegebenen Gemeinwesen an dem Umfang, in dem angeblich nicht politische Tätigkeiten sich in ihm frei äußern können, an dem Raum also, der dem freien Wirtschaftsleben oder der akademischen Lehrtätigkeit oder der Religionsfreiheit oder dem Kultur- und Geistesleben zugestanden wird. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass die meisten modernen Staatstheorien der Meinung sind, dass der Staat, der seit Beginn der Neuzeit mit dem Gesamtbereich des Politischen identifiziert wird, im Wesentlichen dazu da ist, nicht die Freiheit, sondern das Leben, den Lebensprozess der Gesellschaft oder des Einzelnen zu schützen. Der Sinn des Politischen ist Sicherheit, sein Zweck ist das Leben, und Freiheit wird in diesen Fällen zu einer Art von Grenzphänomen. Sie wird zu der Grenze, die das Politische nicht überschreiten darf, es sei denn, dass das Leben selbst mit seinen unmittelbaren Interessen auf dem Spiel steht. Obwohl nun aber die gesamte Neuzeit Freiheit und Politik voneinander getrennt haben, so dass Freiheit höchstens und nicht einmal sehr häufig der Zweck der Politik, zumeist nur ein Grenzphänomen des Politischen, niemals aber der im Politischen selbst beschlossene Sinn war. Und obwohl unsere jüngsten Erfahrungen gerade diejenigen am misstrauischsten gemacht haben gegen Politik, denen die Freiheit am meisten am Herzen liegt, glaube ich, dass sie alle der Meinung waren, etwas längst Bekanntes und eigentlich ganz Selbstverständliches zu hören, als ich sagte, der Sinn aller Politik sei Freiheit. Dies hat historische wie sachliche Gründe. Zu den historischen gehört die ja erstaunliche Tatsache, dass wir in allen europäischen Sprachen immer noch ein Wort für das Politische brauchen, in dem der Ursprung aus dem Griechischen, der griechischen Polis, nachschwingt. Und das nicht nur etymologisch und nicht nur für den Gelehrten mit Assoziationen getränkt ist, die aus jenem Gemeinwesen stammen, in welchem das Politische in einem spezifischen Sinne zum ersten Mal entdeckt wurde. Mit diesem Sprachgebrauch und den Assoziationen, die er uns aufzwingt, hängt aufs Engste zusammen, dass wir in einer Hinsicht, und sie ist entscheidend, die Art der Polis, das Politische zu denken, niemals aufgegeben haben, nämlich in der einstimmigen Meinung aller Staatsmänner und großen Theoretiker des Abendlandes, dass die Tyrannis die schlechteste aller Staatsformen ist. Für diese Meinung ist nichts maßgeblich, außer der Tatsache, dass sie unter den klassischen Staatsformen die einzige ist, die prinzipiell mit Freiheit nicht zu vereinbaren ist. Denn Sicherheit gerade kann sie gewährleisten. Und für den Schutz des schieren Lebens hat sie sich oft allen anderen Staatsformen als überlegen erwiesen. Wenigstens in diesem negativen Sinne also hat sich das ursprüngliche Zusammenfallen von Freiheit und Politik erhalten, das für die klassische Antike, aber auch nur für sie, selbstverständlich war. Unsere jüngsten Erfahrungen nun mit totalen Staatsformen sind geeignet, scheint mir, diese ältesten Erfahrungen mit dem Politischen aufs Neue zu bestätigen. Sie haben uns eindeutig gezeigt, dass wenn man mit der Abschaffung der politischen Freiheit ernst macht, es nicht damit getan ist, nur das zu unterbinden, was wir gemeinhin unter politischen Rechten verstehen. Dass es nicht genügt, den Bürgern zu verbieten, sich politisch zu betätigen, Meinungen öffentlich zu äußern und sich in Parteien oder anderen Verbänden zum Zwecke des Handelns zusammenzuschließen. Man muss die Gedankenfreiheit, soweit man es kann, und man kann es sehr weitgehend, und die Willensfreiheit und selbst die doch wirklich harmlos scheinende Freiheit künstlerischer oder anderer Kreativität mit vernichten. Man muss sich, mit anderen Worten, all der Gebiete bemächtigen, die wir gewohnt sind, als außerhalb des Politischen liegend zu betrachten. Und zwar, weil in ihnen allen ein politisches Element mit enthalten ist. All dieses, die ältesten historischen Erinnerungen, die sich im Sprachgebrauch niedergeschlagen haben, und die jüngsten Erfahrungen, die uns bewusst gegenwärtig sind, schwingt mit, wenn wir von Freiheit und Politik hören, und ermöglicht ein Verständnis, das über die zeitgenössische politische Theorie und das Begriffsgefüge der neuzeitlichen politischen Wissenschaft weit hinausgeht. In diesem für uns lebendigen und nach all diesen Seiten offenen Bezug schwingt ein anderes Bewusstsein von Freiheit und ein anderes Verständnis von Politik, als wir gemeinhin haben und bei dem wir jetzt einen Augenblick verweilen müssen. Die Freiheit, die hiermit gemeint ist, ist nämlich nicht die Freiheit eines Liberum Arbitrium, nicht die Wahlfreiheit zwischen Vorgegebenen, dem Guten und dem Bösen, nicht die Willensfreiheit, in der etwa Richard III. Beschloss, ein Bösewicht zu werden. Eher ist es schon, um bei Shakespeare zu bleiben, die Freiheit des Brutus, that this shall be or we will fall for it, dass dieses sein wird oder wir werden dafür sterben. Also die Freiheit, etwas in die Wirklichkeit zu rufen, das es noch nicht gab, das nicht vorgegeben ist, auch nicht für die Einbildungskraft. Und zwar deshalb, weil es als Gegebenes noch gar nicht bekannt ist. Was hier das Handeln leitet, ist nicht ein bestimmtes Zukünftiges, das der Vorstellung gegenwärtig ist und daher von dem Willen ergriffen werden kann, sondern eher das, was Montesquieu in seiner Analyse der Staatsformen ein Prinzip des Handelns nannte, etwas, was das Handeln nicht so sehr leitet als inspiriert und was sich nicht so sehr auf das schließliche Resultat bezieht, als handle es sich um die Verwirklichung eines Programmes, seien sich in dem Vollzug des Handelns überhaupt erst realisiert. Wollen und Tun sind hier ein und dasselbe. Das Tun ist nicht lediglich die Vollstreckung eines Willensaktes und der Wille nicht lediglich die Vorbereitung einer Tat. Im Handeln drückt sich nicht ein subjektiver Wille aus, sondern solange es dauert, manifestiert sich in ihm das es leitende Prinzip, die Ehre also, oder der Ruhm, oder das sich vor allen anderen auszeichnen, das griechische Aei Aristoi ein, aber auch die Furcht oder das Misstrauen oder der Hass. Die Freiheit wiederum ist nicht ein Prädikat dieser Prinzipien und sie ist weder im Willen lokalisiert, noch sonst wo in der Menschennatur. Sie fällt vielmehr mit dem Handeln zusammen. Solange man handelt, ist man frei. Nicht vorher und nicht nachher. Weil Handeln und Freisein ein und dasselbe sind. Der letzte, der noch einen klaren Begriff von dieser dem Handeln selbst innewohnenden Freiheit hatte, oder vielleicht der erste, der gerade diesen spezifisch antiken Aspekt der Freiheit wiederentdeckte, war Machiavelli. Seine Virtu, die der Fortuna antwortet, ist nicht römische Virtus und nicht das, was wir unter Tugend verstehen. Sie ist noch am ehesten, was wir Virtuosität nennen, gerade weil wir dieses Wort für die Ausübenden im Unterschied zu den herstellenden Künsten gebrauchen, also für alle diejenigen, bei denen die Leistung im Vollzug selbst nicht in einem die Tätigkeit überlebenden und von ihr unabhängig bestehenden Endprodukt liegt. Diese Virtuosität der machiavellischen Virtu hat viel mit der griechischen Arete gemein, wiewohl Machiavelli die Griechen kaum kannte. Er hat schwerlich gewusst, dass wenn immer die Griechen das Spezifische des politischen Handelns kennzeichnen wollen, sie zu Gleichnissen griffen wie dem Flötespielen oder dem Tanzen, aber auch der ärztlichen Tätigkeit oder der des Seefahrens, also zu Künsten, in denen das Virtuose des Vollzugs ausschlaggebend ist. Dies Virtuose, das in der Tat zu den Eigentümlichkeiten des Handelns gehört, hat oft dazu verführt, Politik überhaupt für eine Kunst zu halten. Dies ist ganz falsch, wenn man, wie es meist geschieht, das Wort Kunst im Sinne der herstellenden Künste versteht und dann meint, der Staat selbst sei ein und sogar das größte Kunstwerk von Menschenhand. Im Sinne der herstellenden Künste, die mit einem Endprodukt enden, welches die Tätigkeit, die es hervorbrachte, überdauert und von ihr ganz unabhängig wird, ist Politik das gerade Gegenteil einer Kunst, was nicht heißen soll, dass sie eine Wissenschaft ist. Der Staat ist schon darum kein Kunstwerk, weil er niemals unabhängig wird von dem Handeln der Menschen, durch das er hervorgebracht wurde. Weil er ein Produkt des Handelns und nicht des Herstellens ist, bleibt er auf das Weiterhandeln der Menschen angewiesen. Dennoch ist richtig, dass das Handeln in seiner Virtuosität auch auf den Staat angewiesen ist, oder genauer, auf eine Form menschlicher Organisation, die keineswegs selbstverständlich ist und keineswegs immer und überall anzutreffen ist. Eine solche Staatsform war einmal die Polis. Verstehen wir das Politische im Sinne der griechischen Polis, zu der nur zugelassen werden konnte, der weder als Sklave dem Zwang durch andere noch als Arbeiter der Notwendigkeit des biologischen Lebensprozesses unterworfen war, so stellt es den Erscheinungsraum dieser nur dem Handeln eigenen virtuosen Freiheit dar. Der politisch-öffentliche Bereich ist dann der weltlich sichtbare Ort, an dem Freiheit sich manifestieren, in Worten, Taten und Ereignissen wirklich werden kann, die ihrerseits dann in das Gedächtnis der Menschen eingehen und geschichtlich werden. Was immer in diesem Erscheinungsraum vor sich geht, ist politisch per Definition, auch wenn es mit Handeln direkt nichts zu tun haben mag. Was immer außerhalb seiner verbleibt, wie etwa die großen Leistungen der Barbarenreiche, mag groß und denkwürdig sein, politisch im eigentlichen Sinne ist es nicht. Ohne diesen eigens für sie gegründeten und eingerichteten Raum kann Freiheit sich nicht verwirklichen. Und Freiheit ohne Politik existiert nicht, weil sie gar keinen Bestand hätte. Ein Gemeinwesen andererseits, das nicht ein Erscheinungsraum für die unendlichen Variationen des Virtuosen ist, in denen Freiheit sich manifestiert, ist nicht politisch. Diese Vorstellung von Freiheit und Politik und dem Zusammenhang zwischen ihnen muten uns fremdartig an, weil wir einerseits unter Freiheit immer eine Freiheit des Ich denke im Sinne der Philosophen oder eine Freiheit des Ich will im Sinne des Liberum Arbitrium verstehen und weil wir andererseits dem Politischen die Sorge um eine Lebensversorgung zuschreiben, in der es um Sicherung des Daseins geht und die Förderung seiner Interessen. Aber auch hier gibt es eine uns allen irgendwie bekannte und selbstverständlich klingende Grundüberzeugung, die nur dann in Vergessenheit gerät, wenn wir anfangen, uns theoretisch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und das ist die Überzeugung, dass Mut eine der Kardinaltugenden des Politischen ist. Nun, Mut ist ein großes Wort. Ich meine hier keineswegs die Tollkühnheit, die die Gefahr sucht und das Abenteuer und gerne alles aufs Spiel setzt, um der gesteigerten Lebensintensität willen im Angesicht von Gefahr und Tod. Dieser tollkühne Mut ist im Leben nicht weniger verhaftet als die Feigheit. Der Mut, von dem auch wir noch glauben, dass er für das politische Handeln notwendig sei, entspringt nicht dem Temperament des Einzelnen, sondern der Natur des Öffentlichen. Denn im Gegensatz zu dem Privaten, wo in der Behütetheit der Familie und der eigenen vier Wände alles dazu dient und dienen muss, das Leben von Individuen zu schützen, steht die öffentliche uns allen gemeinsame Welt, die schon darum, weil sie vor uns da war und nach uns weiter existieren soll, sich um das schiere Lebendigbleiben oder die reinen Daseinsinteressen des Einzelnen niemals primär kümmern kann. Des Mutes bedarf es, um diese uns überdauernde Welt des Öffentlichen überhaupt zu betreten, aber nicht, weil in ihr besondere Gefahren lauerten, sondern weil in ihr die Sorge um das Leben gewissermaßen seine Gültigkeit verloren hat. Der Mut befreit von der Sorge um das Leben für die Freiheit der Welt. Des Mutes bedarf es, weil es in der Politik primär niemals um das Leben, sondern immer um die Welt geht, die so oder anders aussehen, so oder anders uns überdauern soll. Politik und Freiheit fallen also überall da zusammen, wo man nicht der Meinung ist, dass der öffentliche Raum nichts anderes enthalte als die Summe aller privaten Interessen oder dass der Staat keine andere Art von Verantwortlichkeit für die Gesamtbevölkerung kenne als der Hausvater für die Mitglieder seiner Familie. Wenn wir also sagen, dass Freiheit der Sinn von Politik ist, so verstehen wir unter dem Politischen einen Raum des Öffentlichen, der sich nicht nur von einem Privaten abgrenzt, sondern sogar in einem gewissen Gegensatz zu ihm steht. Sie sehen, meine Damen und Herren, der Zusammenhang zwischen Freiheit und Politik, der auch uns noch selbstverständlich ist, setzt einen anderen Begriff von Politik voraus, als wir gemeinhin haben. Politik bezieht sich hier auf die Welt und nicht auf das Leben. Und die Freiheit beginnt da, wo die Sorge um das Leben aufgehört hat, den Menschen zu zwingen, sich so oder anders zu verhalten. Etwas ganz Ähnliches nun liegt auch für den Begriff der Freiheit in seinem Zusammenhang mit dem Politischen vor. Dass Freiheit nicht nur vom Politischen geschützt werden muss, als etwas, was außerhalb seines Bereiches liegt, sondern selbst ein wesentlich politisches Phänomen ist, wissen wir vielleicht erst seit dem Aufkommen der totalitären Staatsformen, die uns, wenn auch negativ, demonstrieren, dass sowohl das Ich denke, wie das Ich will, gerade insofern sie frei sind, ein Element des Handelns in sich tragen, etwas nämlich, woraus sich Handeln jederzeit entwickeln kann. Ohne Freiheit ist das Denken nichts als zwangsläufiges Schließen, das von einem elektronischen Gehirn erheblich besser geleistet werden kann. Und ohne Freiheit ist der Wille nicht als blindes Gezogenwerden von beliebigen Gegenständen. Die Freiheit aber, die ihn möglicherweise anhaften kann, ist politischer Natur und ist primär erfahren, weder im Wollen noch im Denken, sondern im Handeln. Werfen wir nun Um diese Freiheit, die nur im Handeln erfahren wird, näher zu bestimmen, noch einmal ein Blick auf die Antike. Nicht aus Gelehrsamkeit und nicht einmal, um die Kontinuität einer Tradition zu wahren, sondern lediglich, um der Erfahrung habhaft zu werden, die wir zwar alle noch irgendwie kennen, die aber doch später in solcher, eben klassischer Reinheit nicht mehr artikuliert worden sind. Was zunächst auffallen muss, ist, dass sowohl das Griechische wie das Lateinische zwei Worte für das Wort Handeln kennen, denen zwei voneinander ganz verschiedene Vorgänge entsprechen. Im Griechischen handelt es sich um die Worte archein, anfangen, führen und herrschen, und pratein, ursprünglich etwas durchführen und es vollbringen. Dem entsprechen im Lateinischen die Worte agere, etwas in Bewegung setzen, und gerere, das eigentlich tragende und ertragende weiterführen, das dann in den res gestae zu jenen Taten und Ereignissen wird, die wir geschichtlich nennen. In beiden Fällen fängt das Handeln damit an, dass ein Anfang gesetzt wird, dass etwas Neues begonnen wird. Dass Freiheit ursprünglich in dieser Fähigkeit des Neubeginnens erfahren wurde, also in dem, was wir seit Kant Spontaneität nennen, liegt unmittelbar in der Vieldeutigkeit des griechischen Wortes, wo das Anfangen mit dem Führen und Herrschen, also den auszeichnenden Qualitäten des freien Mannes, zusammenfiel. Wer etwas anfängt, kann es wiederum nur mit der Hilfe anderer vollbringen. Dass er es anfängt, macht ihn zum Führer im Sinne des Primus inter pares. Dass er überhaupt anfangen kann, verdankt er dem, dass er ein Herrscher ist. Und dies hieß im Griechischen ein Mann, der durch Herrschaft über einen Sklavenhaushalt sich von den Notwendigkeiten des Lebens befreit hat und frei ist für das, was die Griechen Politik nennen. Auch im Lateinischen sind frei sein und beginnen miteinander verkoppelt, aber auf ganz andere Weise. Die Freiheit der Römer ist eine Erbschaft, die sie der Gründung Roms und damit dem Beginn ihrer Geschichte verdanken. Jenem Anfang, den die Vorfahren machten und den die Nachkommen in dem Gerere und den res gestae zu tragen, zu verwalten und zu mehren haben. Darum fängt alle römische Geschichtsschreibung immer ab urbe condita mit der Gründung der Stadt an. Nicht, weil man meinte, dass alles Geschehene in einem Kausalzusammenhang stehe, der schließlich auf Adam und Eva verweise, sondern weil in diesem Anfang die Garantie der römischen Freiheit steckte. Gehen wir einen Schritt weiter, so können wir sagen, dass der eigentliche Sinn der griechischen Polis war, diesem Archein, diesem Anfangen und den Taten, die aus ihm erwachsen, eine zuverlässige Bleibe in der Welt zu sichern. Und dies in dem doppelten Sinn, dass die Resultate nicht vergessen werden und dass das Anfangen immer wieder möglich ist, sodass die Bürger einer Polis nicht nur, wie alle, die der Lebensnotwendigkeiten Herr geworden sind, hier und da frei handeln können, sondern immer frei sind. Seine eigentlich philosophische Ausprägung aber hat dieser Freiheitsbegriff weder im Griechischen noch im eigentlich altrömischen Bereich erfahren, sondern erst bei Augustin, also sagen wir im christlich-römischen Bereich, bei Augustin, der die römisch erfahrene Freiheit damit begründete, dass der Mensch selbst ein Anfang sei, ein Initium, sofern er ja nicht immer existiert hat, sondern erst durchgeburt als etwas ganz und gar Neues in eine Welt, die vor ihm war und nach ihm sein wird, hineingekommen ist. Weil er ein Anfang ist, meint Augustin, kann der Mensch etwas Neues anfangen, also frei sein. Und damit es so etwas wie einen Anfang in der Welt überhaupt gäbe, hat Gott den Menschen erschaffen. Initium ut esset homo creatus est ante quem nemo fuert. Damit ein Anfang sei, ist der Mensch geschaffen worden, vor dem es niemanden gab. Angesichts der antipolitischen Tendenzen des Urchristentums mag es paradox klingen, ist aber doch vielleicht kein Zufall, dass es gerade ein christlicher Denker war, der die philosophischen Implikationen des antiken, ursprünglich politischen erfahrenen Freiheitsbegriffs voll entwickelte. Es scheint mir jedenfalls zweifellos, dass nicht im Neuen Testament als Ganzem, wohl aber in den Evangelien, vor allem in der Predigt und der Person Jesu von Nazareth, ein ganz außerordentliches Verständnis für die Freiheit und vor allem die Macht, die menschlicher Freiheit innewohnt, zum Ausdruck kommt. Dies gilt nicht nur, aber doch vor allem für den Begriff des Wunders, der ja in vielem vieldeutig und schwer interpretierbar ist. Jedenfalls erscheint in den Evangelien das Wunder des Öfteren keineswegs als ein ausschließlich jenseitig bewirktes Ereignis, wiewohl es in allen Fällen natürliche Abläufe, die automatisch verlaufen, unterbricht zugunsten von etwas Unerwartetem. Nun liegt es ja in der Natur eines Neubeginns und überhaupt jeden Anfangs, dass er von dem Gewesenen her gesehen schlechterdings unerwartet und unerrechenbar in die Welt spricht. Im Grunde mutet uns jedes Ereignis wie ein Wunder an. Das Wunder als ein ausschließlich religiöses Phänomen zu sehen, bei dem es notwendigerweise nicht mit rechten Dingen zugeht, scheint mir auf einem Vorurteil zu beruhen. Um Ihnen zu erläutern, was ich damit meine, darf ich Sie vielleicht daran erinnern, dass der gesamte Rahmen unserer realen Existenz, die Erde, das organische Leben, das Menschengeschlecht, auf einer Kette von Wundern beruht. Vom Standpunkt der Vorgänge in dem Universum und der in ihnen waltenden Wahrscheinlichkeiten, die ja statistisch erfassbar sind, ist bereits die Entstehung der Erde eine unendliche Unwahrscheinlichkeit, wie die Naturwissenschaftler sagen, ein Wunder sozusagen, wie wir sagen würden. Nicht anders verhält es sich mit der Entstehung des organischen Lebens aus den Ablaufsprozessen des Unorganischen oder mit der Entstehung der Spezies Mensch aus den Entwicklungsprozessen des organischen Lebens. Mit anderen Worten, jeder neue Anfang wird zum Wunder, wenn er gesehen und erfahren wird, von dem Standpunkt der Prozesse, die er notwendigerweise unterbricht. Wobei ausschlaggebend ist, dass diese Sicht nicht irgendeinem besonderen oder besonders erhöhten Standpunkt zugehört, sondern im Gegenteil diejenige ist, die uns am nächsten liegt und die alltäglichste ist. Dies ist natürlich nur ein Beispiel, mit dem ich erläutern möchte, dass das, was wir wirklich nennen, immer ein Geflecht irdisch, organisch, menschlicher Realität ist, das gerade qua Realität durch Einschläge von unendlich Unwahrscheinlichem entstanden ist. Nimmt man dies Beispiel als ein Gleichnis für das, was nun wirklich im Bereich menschlicher Angelegenheiten vorgeht, so fängt es natürlich gleich an zu hinken. Denn die Prozesse, mit denen wir es im Politischen zu tun haben, sind, wie wir sagen, geschichtlicher Natur. Das heißt, sie verlaufen nicht nicht in Form natürlicher Entwicklung, sondern sind Ereignisketten, in deren Gefüge jenes Wunder des Zufalls oder der unendlichen Unwahrscheinlichkeit sich immerhin so häufig ereignet, dass es uns seltsam erscheint, hier überhaupt von Wunder zu sprechen. Das liegt aber nur daran, dass der Geschichtsprozess aus menschlichen Initiativen entsteht und dauernd von ihnen unterbrochen wird. Sieht man diesen Prozess in seinem schieren Prozesscharakter, so ist jeder Neubeginn in ihm, ob zum Heile oder zum Unheile, so unendlich unwahrscheinlich, dass alle größeren Ereignisse sich wie Wunder ausnehmen. Objektiv und von außen gesehen sind die Chancen, dass der morgige Tag genauso verlaufen wird wie der heutige, immer überwältigend. Sicher nicht ganz so überwältigend, aber in menschlichen Proportionen annähernd so groß wie die Chance, dass aus kosmischen Geschehnissen keine Erde, aus anorganischen Vorgängen kein Leben und aus der Evolution der Tiergattungen nicht die Spezies Mensch entstehen wird. Der entscheidende Unterschied zwischen den unendlichen Unwahrscheinlichkeiten, auf denen alles irdische Leben und alles natürlich Wirkliche beruht, und den Ereigniswundern im Bereich menschlicher Angelegenheiten, ist natürlich, dass es hier einen Wundertäter gibt, den wir kennen, der Mensch nämlich, der offenbar auf eine höchst geheimnisvolle Weise dafür begabt ist, Wunder zu tun. Diese Begabung nennen wir im gewöhnlichen Sprachgebrauch das Handeln. In diesem Sinne, in dem Handeln und Anfangen das Nämliche sind, steckt ein Element des Handelns in allen menschlichen Tätigkeiten, die mehr sind als bloße Reaktionen. Denn auch das bloße Herstellen fügt der Welt einen neuen Gegenstand hinzu. Auch das bloße Denken fängt immer, um mit Kant zu reden, eine Reihe neu an. Die außerordentliche Gefahr der totalitären Diktaturen für die Zukunft der Menschheit ist nicht so sehr, dass sie politisches Handeln unterbinden, als dass sie die Elemente der Freiheit und des Handelns in allen Tätigkeiten ertöten. Politisch gesehen heißt das, dass die totalitären Diktaturen die Möglichkeit des Wunders oder, um eine ihnen vertrautere Sprache zu brauchen, die Möglichkeit des Ereignisses aus der Politik ausschalten und uns jenen automatischen Prozessen überantworten wollen, von denen wir ohnehin überall umgeben sind und von denen wir zudem selber, sofern wir biologische Natur sind, getrieben werden. Wundergläubig in einem schlechten Sinne, das heißt abergläubisch, wäre es zu glauben, dass sich innerhalb dieser automatischen Prozesse das unendlich Unwahrscheinliche ereignen werde, wiewohl auch dies nie ganz und gar ausgeschlossen ist. Gar nicht abergläubisch aber, sondern nur realistisch ist es, in der Politik mit dem Unvorhersehbaren zu rechnen, auf es gefasst zu sein und Wunder dort zu erwarten, wo sie tatsächlich dauernd möglich sind. Denn die Freiheit des Menschen ist nicht weniger eine Realität und nicht ein nur metaphysisch zugänglicher Tatbestand, wie der Automatismus von Prozessen, innerhalb deren und gegen die sie sich ständig durchsetzt. Die Freiheit des Handelns besteht darin, dass der Mensch diesen Automatismus der Prozesse unterbrechen kann. In der Natur dieser Prozesse selbst wiederum liegt es, dass sie immer ruinös sind für den Menschen, so ruinös wie der Lebensprozess selbst, der ihn von der Geburt in den Tod führt. Von dem Wunder, das sich in allen politischen Vorgängen ereignen kann, solange die Gabe des Menschen, den Ruin der automatischen Prozesse zu unterbrechen, intakt bleibt, können immer nur die Welt und die Menschen ein Heil erwarten, aber niemals das Leben und der einzelne Mensch. Dem entspricht, dass das Anfangen können zwar eine Gabe des Menschen in seiner Singularität sein mag, dass es sich aber nur realisieren kann in Bezug auf die Welt und unter der Mitwirkung der anderen. Handeln im Unterschied zum Herstellen und zum Denken kann nur mit Bezug auf andere und eine gemeinsame Welt und nur mit der Hilfe der anderen vonstatten gehen. In diesem Zusammenhandeln, dem Acting in Concert, wie Börke es nannte, realisiert sich die Freiheit des Anfangen-Könnens als ein Frei-Sein. Der Unterschied zwischen dem Handeln einerseits, dem Herstellen oder Denken andererseits, liegt darin, dass im Herstellen und Denken nur der Anfang frei ist, dass in ihnen der einmal gemachte Anfang alles Weitere bestimmt. Das Vollbringen, wenn es glückt, realisiert nicht mehr als den zu Beginn ergriffenen Gedanken oder das von der Einbildungskraft vorweg vorgestellte Ding. Demgegenüber bleibt das Handeln, soll es auch nur irgendetwas vollbringen, auch in seinem Vollzug darauf angewiesen, dass Freiheit dauernd neu betätigt wird, dass neue Anfänge gleichsam dauernd neu nachströmen. Denn das Resultat des Handelns ist nicht ein Gegenstand, der ist, der erst einmal konzipiert, auch herstellbar ist. Das Resultat hat eher den Charakter einer Geschichte, die so lange weitergeht, als gehandelt wird, und die handelnden Personen vorhanden sind, deren Ende oder Endresultat aber keiner, auch nicht der, welcher die Geschichte anfing, voraussehen kann. Das Anfangen und Vollbringen sind also im Falle des Handelns nicht geschieden, sondern ein und dasselbe. Sie gehen ineinander über. Was politisch ausgedrückt besagt, dass der Anfangende, der die Initiative ergreift, sich unter denen, die zu ihm stoßen und ihm helfen, wie unter seinesgleichen bewegen muss und nicht wie ein Meister unter seinen Lehrlingen. Dies ist der Sinn des Herodot-Wortes, dass es zum Freisein gehört, dass man nicht herrscht und nicht beherrscht wird. In diesem Freisein, in dem die Gabe der Freiheit zu einer greifbar weltlichen Realität wird, entsteht zusammen mit den Geschichten, die das Handeln erzeugt, der eigentliche Raum des Politischen. Es gibt ihn immer und überall, wo Menschen ohne Herrschaft und Knechtschaft miteinander leben und handeln. Aber er verschwindet sofort, wenn das Handeln aufhört, das Sichverhalten anfängt oder die Initiative erlahmt, neue Anfänge in die Prozesse zu werfen, die durch das Handeln entstanden sind. In einer solchen Situation, die wir aus versteinenden oder untergehenden Kulturen nur zu gut kennen, kann dann immer noch das Freiheitselement, das auch dem Denken und Herstellen eigen ist, intakt bleiben. Und es wird sich dann, weil alles im spezifischen Sinne politischer erstarrt ist, als eine Freiheit verstehen, die nur außerhalb des Politischen möglich ist, also als eine Freiheit von Politik. Aber dies Selbstverständnis ist ein Missverständnis. In diesen Situationen gibt es ein Freisein im Sinne einer positiven Tätigkeit mit einer ihr eigenen Virtuosität nicht mehr. Das Freisein ist zurückgedrängt auf die Gabe der Freiheit, jene Mitgift, die in der ganzen Schöpfung nur dem Menschen eigentümlich zu sein scheint und die sich auch in anderen Tätigkeiten äußert, die aber ihr angemessene weltliche Realität sich nur im Handeln schafft. Das Freisein als eine weltliche Realität zerstörbar ist, ja, das ist nur sehr selten in der Geschichte seine volle Virtuosität entfalten kann, hat die europäische Menschheit immer gewusst. Dass nicht nur das Freisein, sondern auch die Gabe der Freiheit, also das, was der Mensch nicht gemacht hat, zerstört werden kann, wissen wir oder müssen wir befürchten, seitdem wir die Bekanntschaft mit den totalen Herrschaftsformen gemacht haben. Dies Wissen oder diese Furcht lasten heute schwerer auf uns denn je. Denn von der Freiheit des Menschen, von seiner Fähigkeit, das Unheil zu wenden, das immer automatisch verläuft und daher stets unabwendbar scheint, von seiner Gabe, das unendlich Unwahrscheinliche zu bewirken und als Wirklichkeit zu konstituieren, mag diesmal mehr abhängen als je zuvor, nämlich die Fortexistenz der Menschheit auf der Erde.